Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Vierter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Zum Wintersemesterbeginn 1905 ging Leverkühn nach Leipzig. Adrian verließ Halle einen Tag früher als ich und wir trennten uns auf der Straße, wie wir uns 100 Mal getrennt hatten. Wir wandten uns eben nach verschiedenen Seiten. So long, sagte er nur. Er hatte die Redensart von Wendel Kretschmer und benutzte sie auch nur spöttisch zitatweise. Wie er überhaupt für das Zitat, die erinnernde wörtliche Anspielung auf irgendetwas und irgendjemanden, einen ausgesprochenen Geschmack hatte. Fügte noch einen Scherz über die martialische Lebensepisode hinzu, der ich mit der Einziehung in den Militärdienst entgegensah, und ging seiner Wege. Erst da, so scheint es mir, lösten sich unsere Existenzen voneinander ab. Gerade in dem Augenblick, wo mir die Beobachtung seines Lebens, obgleich sie gewiss an diesem nichts ändern konnte, am allerwünschenswertesten schien, nämlich wo er sich ganz der Musik in die Arme warf. Musik zu studieren war ein bedeutender, für mein Gefühl eigentümlich verhängnishaft geprägter Entschluss, der gewissermaßen unter Annullierung der Zwischenzeit an weit zurückliegende Augenblicke unseres gemeinsamen Lebens wieder anknüpfte, deren Andenken ich im Herzen trug. An die Stunde, wo ich den Knaben am Harmonium seines Onkels experimentierend betroffen hatte, und noch weiter zurück an unser Kanonsingen mit der Stallhanne unter der Linde. Hier lasse ich einen Brief folgen, den ich 2 Monate nach meinem Dienstantritt in Naumburg von ihm erhielt. Ich schicke nur noch voraus, dass seine altertümliche Ausdrucksweise natürlich parodisch gemeint und Anspielung auf skurrile Hallenser-Erfahrungen, das sprachliche Gebaren Ehrenfried Kumpfs ist. Zugleich aber auch Persönlichkeitsausdruck und Selbststilisierung. Kundgebung eigener innerer Form und Neigung, die auf eine höchst kennzeichnende Weise das Parodische verwendet, sich dahinter verbirgt und erfüllt. Leipzig, freitags nach Purificationis 1905 in der Petersstraße des 27. Haus. Ehrbar, hochgelahrter, lieber, günstiger Herr Magister und Ballistikus. Wir danken uns gar freundlich für euer Sorgen und Schreiben. Will dir dafür mit einer recht schimpflichen Facettie und Büffelposse erwidern, die mir hier zugestoßen, dass du auch was zu wundern und zu lachen habest. Hin nun heißt es, Gott vertrauen, Land und Leut beschauen, tut niemand gerauen. Land und Leut beschauen, tut niemand gerauen. Ist an der Pleiße, Parthe und Elster doch unleugbar ein ander Dasein und geht ein anderer Puls als an der Sala, weil nämlich ein ziemlich groß Volk hier versammelt ist. Mehr als 700.000. Was von vornherein zu einer gewissen Sympathie und Duldung stimmt. Wie der Prophet schon für Ninives Sünde ein wissend und humorhaft verstehend Herz hat, wenn er entschuldigend sagt, solche große Stadt, darinnen mehr als 100.000 Menschen. Solche große Stadt, darinnen mehr als 100.000 Menschen. Nicht als ob mir dies Ninive sonderlich gefiele. Ist gewiss nicht die schönste Stadt meines Vaterlandes. Kaisers Aschern ist schöner. Hat aber auch leichter schön sein und würdig, da es nichts weiter als alt und still zu sein braucht und keinen Puls hat. Ist schon prächtig gebaut, mein Leipzig. Zentrum Musicae, Zentrum des Druckwesens und der Buchkremplerei, hochleuchtende Universität. Kam am frühen Nachmittag an, war gleich mit der dicken, teuflisch thüringisch redenden Vermieterin handelseins, von wegen der beiden Gezimmer im Erdgeschoss. War noch so früh an der Zeit danach, dass ich den Tag noch in erster Ankunftslaune beinahe die ganze Stadt besah. Diesmal wirklich geführt, nämlich von dem Dienstmann, der mein Felleisen vom Bahnhof geholt, davon ich dir vielleicht noch erzählen will. Treibe zur Zeit mit Büchern und Schreibzeug die Harmoniam und den Punctum Contrapunctum, ganz auf eigene Faust. Ich will sagen, unter Aufsicht und Maßregelung Amici Kretschmas, dem ich das Geübte und Gemachte alle paar Tag zur Gut- und Schlechtheißung hintrage. Bin fleißig, celo virtutis, ja fast überladen und übermengt mit Sachen, da noch auf der Hohen Schul Geschichte der Philosophie höre. Vale. Vale jam satis est. Jam satis est. Hiemit dem lieben Gott befohlen, der euch und alle unschuldigen Herzen behüte. Ihr ganz ergebener Diener. Ihr ganz ergebener Diener, hieß es zu Haller. War nichts weiter damit, als dass jener Dienstmann am ersten Tag gegen die Nacht mich irreführte. So ein Kerl. Einen Strick um den Leib, mit roter Mütze und Messingschild im Wetterumhang. Sah meiner Meinung nach entfernt unserem Schleppfuß ähnlich, von wegen des Bärtchens. Sah ihm sogar recht ähnlich, wenn ich's bedenk. Oder ist ihm seitdem in meiner Erinnerung ähnlicher worden. Übrigens, stärker und dicker war er von der Gose. Stellt sich mir auch als Fremdenführer vor und wies sich als solcher aus durch ein Messingschild und durch zwei, drei englische und französische Brocken, teuflisch gesprochen, Putiful Pilding und Antiquité extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Item hat der Kerl mir zwei Stunden lang alles geeigt und gezeigt, mich überall hingeführt. Zu der Pauluskirchen mit wunderlich gekehltem Kreuzgang, zu der Thomaskirchen wegen Johann Sebastians und zu seinem Grabe in der Johanneskirchen, wo auch das Reformationsdenkmal ist und das neue Gewandhaus. Lustig war es in den Straßen, denn währte gerade noch die Herbstmesse. War auch ein groß Gewimmel in allen Gassen, sonderlich in der innersten Stadt beim alten Rathaus, wo mir der Kerl das Königshaus und Auerbachs Hof zeigte. Und die Leute, die sich da drängen, sehen dich wohl mit exotischen Augen an und reden in Zungen, von denen du nie einen Laut gehört. War recht aufregend, und du fühltest den Puls der Welt dir im eigenen Leibe schlagen. Allgemach dunkelt es. Lichter gingen an, leerten sich auch die Gassen, und ich war müde und hungrig. »Sollt mir zu guter Letzt ein Gasthaus zeigen zum Essen«, sag ich dem Führer. »Ein gutes?« »Ein gutes?« fragt er und blinzelt. »Ein gutes«, sag ich, »wenn's nicht zu teuer.« Führt er mich vor ein Haus in einer Gasse hinter der Hauptstraße. War ein Geländer aus Messing an den Stufen zur Tür, just so blitzend wie sein Mützenschild, und eine Laterne über der Tür, just so rot wie die Mütze des Kerls. »Guten Appetit!« Guten Appetit, wünscht er mir, wie ich ihn ausgezahlt, und macht sich abwegs. Ich schelle, die Tür geht von selber auf, und auf dem Flur kommt mir eine geputzte Madame entgegen, mit rosinfarbenen Backen, einen Rosenkranz wachsfarbener Perlen auf ihrem Speck, und begrüßt mich fast züchtiger Bärden, hocherfreut flötend und schamuzierend wie einen lang erwarteten. Komplimentiert mich danach durch Portieren in ein schimmernd Gemach mit eingefasster Bespannung, einem Kristalllüster, Wandleuchtern vor Spiegeln und seidenen Gautschen. Darauf sitzen dir Nymphen und Töchter der Wüste, sechs oder sieben, wie soll ich sagen, Morphos. Glasflügler. Esmeralden. Wenig gekleidet. Durchsichtig gekleidet, in Tüll, Gaze und Glitzerwerk. Das Haar lang offen, kurzlockig das Haar, gepuderte Halbkugeln, Arme mit Spangen und sehen dich mit erwartungsvollen, vom Lüster gleißenden Augen an. Mich sehen sie an, nicht dich. Hat mich der Kerl der Gose Schleppfuß in eine Schlupfbude geführt. Ich stand und verbarg meine Affekten. Sehe mir gegenüber ein offen Klavier, einen Freund. Geh über den Teppich drauf los und schlage im Stehen zwei, drei Akkorde an. Weiß noch, was es war, weil mir das Klangphänomen gerade im Sinne lag. Modulation von H nach C, Dur, aufhellender Halbtonabstand wie im Gebet des Eremiten im Freischützfinale bei dem Eintritt von Pauke, Trompeten und Oboen auf dem Quartsextakkord von C. Weiß es im Nachher, wusste es aber damals nicht, sondern schlug eben nur an. Neben mich stellt sich dabei eine bräunliche, in spanischem Jäckchen mit großem Mund, Stumpfnase und Mandelaugen. Esmeralda. Esmeralda. Die streichelt mir mit dem Arm die Wange. Kehre ich mich um, stoß mit dem Knie die Sitzbank beiseite und schlage mich über den Teppich zurück durch die Lusthölle an der schwadronierenden Zatzenmutter vorbei, durch den Flur und die Stufen hinab auf die Straße, ohne das Messinggeländer nur anzufassen. Da hast du den Fetzen, so mir begegnete, nach der Länge erzählt. Zum Entgelt für den brüllenden Rottenführer, den du Artemi Trificandi lehrst. Amen hiermit und betet für mich. Nur ein Gewandhauskonzert bis dato gehört, mit Schumanns Dritte als Pièce de Résistance. Spiele viel Chopin und lese über ihn. Ich liebe das Engelhafte seiner Gestalt, das an Shelley erinnert, das eigentümlich und sehr geheimnisvoll verschleierte, unzulassende, sich entziehende, abenteuerlose seines Daseins, das nichts wissen wollen, das Ablehnen stofflicher Erfahrung und die sublime Inzucht seiner fantastisch delikaten und verführerischen Kunst. Nimm das Cis-Moll-Nocturne Opus 27 Nummer 1. Das übertrifft an desperatem Wohlklang alle Tristan-Orgien. Nimm vor allem auch sein ironisches Verhältnis zur Tonalität, das vexatorische, vorenthaltende, verleugnende, schwebende, die Verspottung des Vorzeichens. Es geht weit, belustigend und ergreifend weit. Ecce Epistola. Ecce Epistola. Mit diesem Ausruf schließt der Brief. Hinzugefügt ist, dass du dies hier sofort vernichtest, versteht sich. Die Unterschrift ist ein Initial, dasjenige des Familiennamens, das L, nicht das A. Der kategorischen Weisung, diesen Brief zu vernichten, bin ich nicht gefolgt. Ich gehorchte der Zumutung anfangs darum nicht, weil ich das Bedürfnis hatte, das Schriftstück wieder und wieder nicht sowohl zu lesen, als es stilkritisch und psychologisch zu studieren. Sehr merkwürdig war mir schon bei zweiter Durchsicht, dass die Stilgebung, die Travestie oder persönliche Adaption des Kumpfschen Altdeutsch nur vorhält, bis jenes Abenteuer erzählt ist, danach aber achtlos fallen gelassen wird, so dass die Schlussseite ganz davon entfärbt ist und eine rein moderne sprachliche Haltung zeigt. Dies war mir klar. Wegen seiner historischen Affinität zum Religiösen war das Reformationsdeutsch für einen Brief gewählt worden, der mir diese Geschichte bringen sollte. Wie hätte ohne das Spiel mit ihm das Wort hingeschrieben werden können, das doch hingeschrieben sein wollte? Betet für mich. Es gab kein besseres Beispiel für das Zitat als Deckung, die Parodie als Vorwand. Und kurz davor steht ein anderes Wort, das mir schon bei erstem Lesen in die Glieder fuhr und ebenfalls nichts mit Humoreske zu tun hat, sondern ein ausgemacht mystisches, also religiöses Gepräge trägt, das Wort Lusthölle. Darin möge man keine Kennzeichnung meiner selbst, kein Merkmal meiner eigenen Prüderie sehen. Ich war niemals prüde und hätte, wäre mir jene Leipziger Nasführung zugestoßen, schon gute Miene dazu zu machen gewusst. So sonderbar es in Ansehung unserer alten Kameradschaft klingen mag, das Gebiet der Liebe, des Geschlechtes, des Fleisches war niemals in unseren Gesprächen auf eine irgend persönliche und intime Weise berührt worden, niemals anders als durch das Medium von Kunst und Literatur. Wie hätte ein Geist wie der seine dies Element nicht einschließen sollen? Er hatte von Kretschmar gewisse Lehren über die Unverächtlichkeit des Sinnlichen in der Kunst übernommen. Dergleichen hatte nichts Jüngferliches. Es zeugte von einem freien und gelassenen, ins Auge fassen der Welt der Begierde. Aber wiederum ist es nicht charakteristisch für mich, sondern für ihn. wenn ich jedes Mal bei solchen Wendungen des Gesprächs etwas wie einen Schock, eine Bestürzung, ein leises Sich-Zusammenziehen meines Innern empfunden hatte. Es war, wie wenn man einen Engel über die Sünde sich ergehen hörte. Auch bei einem solchen würde man sich keiner Frivolität und Frechheit, keiner banalen Lustigkeit im Verhalten zum Gegenstande versehen müssen und wäre doch bei aller Einsicht in sein geistiges Anrecht auf ihn verletzt und zu der Bitte versucht: Schweig, lieber. Dein Mund ist zu rein und streng für diese Dinge. Tatsächlich war Adrians Abneigung gegen laszive Plumpheiten von verbietender Ausgesprochenheit. Was mich selbst betrifft, so will ich nur gestehen, dass ich vom Apfel gekostet hatte und damals 7 oder 8 Monate lang Beziehungen zu einem Mädchen aus dem Volk, einer Küferstochter, unterhielt. Ich glaube wirklich nicht, dass er mein Verhältnis beachtete. Und dass ich nach dieser Frist auf gute Art wieder löste, da der Bildungstiefstand des Dinges mich ennuierte und ich mir nichts mit ihr zu sagen hatte, als immer nur das eine. Nicht sowohl Heißblütigkeit als Neugier, Eitelkeit und der Wunsch, den antikischen Freimut im Verhalten zum Geschlechtlichen, der zu meinen theoretischen Überzeugungen gehörte, in die Praxis zu übersetzen, hatten mich vermocht, diese Bindung einzugehen. Gerade dies Element nun aber, das einer geistreichen Vergnügtheit, wie ich sie wenigstens mag sein, ein wenig schulmäßig prätendierte, fehlte der Stellung Adrians zu der fraglichen Sphäre vollkommen. Wenn man sich ihn in einer galanten Situation überhaupt nicht vorstellen konnte und wollte, so lag das an dem Harnisch von Reinheit, Keuschheit, intellektuellem Stolz, kühler Ironie, der ihn umgab und der mir heilig war. Heilig auf eine gewisse schmerzliche und heimlich beschämende Weise. Denn schmerzlich und beschämend, außer etwa für die Bosheit, ist der Gedanke, dass Reinheit dem Leben im Fleische nicht gegeben ist, dass der Trieb den geistigen Stolz nicht scheut und der verweigernste Hochmut der Natur seinen Zoll entrichten muss. Muss ich hinzufügen, Naturen wie Adrian haben nicht viel Seele. Es ist eine Tatsache, über die tief beobachtende Freundschaft mich belehrt hat, dass die stolzeste Geistigkeit dem tierischen, dem nackten Triebe am allerunvermittelsten gegenübersteht, ihm am allerschnödesten preisgegeben ist. Und das ist der Grund für die sorgende Apprehension, die meinesgleichen durch eine Natur wie Adrians auszustehen hat. Es ist auch der Grund, weshalb ich das verdammte Abenteuer, von dem er mir berichtete, als etwas so erschreckend Symbolisches empfand. Ich sah ihn stehen auf der Schwelle des Freudensalons, nur langsam begreifend auf die harrenden Wüstentöchter blicken. Ich hatte das Bild so deutlich vor mir. Sah ihn blind hindurchgehen, auf das Klavier zu, Akkorde anschlagen, von denen er sich erst nachträglich Rechenschaft geben sollte. Sah die Stumpfnäsige neben ihm, Hetera Esmeralda, gepuderte Halbkugeln im spanischen Mieder, sah sie mit dem nackten Arm seine Wange streicheln, heftig über den Raum hinweg in der Zeit zurück, verlangte es mich dorthin. Ich hatte Lust, die Hexe mit dem Knie von ihm wegzustoßen, wie er den Schemel beiseite stieß, um den Weg ins Freie zu gewinnen. Tagelang spürte ich die Berührung ihres Fleisches auf meiner eigenen Wange, wusste dabei mit Widerwillen, mit Schrecken, dass sie seither auf der seinen brannte. Dass er bis dato kein Weib berührt hatte, war und ist mir eine unumstößliche Gewissheit. Nun hatte das Weib ihn berührt und er war geflohen. Auch an dieser Flucht ist nicht eine Spur des Komischen, ich kann es versichern. Komisch allenfalls war dieses Entweichen in dem bittertragischen Sinn der Vergeblichkeit. In meinen Augen war Adrian nicht entkommen. Und sehr vorübergehend, gewiss, hat er sich als ein Entkommener gefühlt. Der Hochmut des Geistes hatte das Trauma der Begegnung mit dem seelenlosen Triebe erlitten. Adrian sollte zurückkehren an den Ort, wohin der Betrüger ihn geführt. Musik. Bei meiner Darstellung, meinen Berichten, möge der Leser nicht fragen, woher denn das Einzelne mir so genau bekannt ist, da ich ja nicht immer dabei, dem verewigten Helden dieser Biografie nicht immer zur Seite war. Es ist richtig, dass ich wiederholt durch längere Zeiträume getrennt von ihm lebte. Erst 1913 gelangte ich wieder in seine Nähe, um dann freilich sein Leben bis zur Katastrophe von 1939 unter meinen Augen sich abspielen zu sehen. Längst war Adrian kein Anfänger mehr im Studium der Musik. Ihres seltsam kabbalistischen, zugleich spielerischen und strengen, ingeniösen und tiefsinnigen Handwerks. Als er sich zu Leipzig wieder der Leitung, Anweisung, Aufsicht Wendel Kretschmars unterstellte. Lehrer und Schüler waren nach ihren musikalischen Instinkten und Willensmeinungen aber im Grunde recht weit auseinander. Kretschmar lebt in der selbstverständlichen, stillschweigenden Überzeugung, dass die Musik ihre endgültig höchste Erscheinungs- und Wirkungsform im Orchestersatz, im Klangapparat des nachromantischen Riesenorchesters gefunden hat. Was Adrian nicht mehr glaubte. Ich habe das Bedürfnis nach seiner Kondensierung und seiner Zurückführung auf die dienende Rolle, die er zur Zeit der vorharmonischen, der polyphonen Vokalmusik gespielt hat. Die Neigung zu dieser und also zum Oratorium, einer Gattung, in der der Schöpfer der Offenbarung St. Johannis und der Weheklag Dr. Fausti später sein Höchstes und Kühnstes leisten sollte, dies alles tat sich sehr früh bei ihm in Wort und Haltung hervor. Seine Orchestrationsstudien unter Kretschmars Leitung waren darum nicht weniger eifrig. Ein Komponist, der den Orchesterimpressionismus satt hat und darum nicht mehr instrumentieren lernt, kommt mir vor wie ein Zahnarzt, der keine Wurzelbehandlung mehr studiert und sich zum Reichsbader rückbildet, weil neuestens entdeckt worden ist, dass man von toten Zähnen Gelenkrheumatismus bekommen könnte. Dieser sonderbar hergeholte und dabei für die geistige Zeitlage so charakteristische Vergleich blieb dann als oft benutztes kritisches Zitat zwischen uns bestehen, und der durch kunstreichste Wurzelbalsamierung erhaltene tote Zahn wurde zum Symbolwort für gewisse Späterzeugnisse orchestralen Palettenraffinements, einschließlich seiner eigenen symphonischen Fantasie Meerleuchten, die er noch in Leipzig unter Kretschmars Augen schrieb und deren halb öffentliche Aufführung Kretschmar gelegentlich herbeiführte. Es ist ein Stück ausgesuchter Tonmalerei. Und ein wohltrainiertes Publikum müsste in dem jungen Verfasser einen hochbegabten Fortsetzer der Linie Debussy-Ravel erkennen. Er war es nicht und hat sein Leben lang diese Demonstration koloristisch-orchestralen Könnens fast so wenig zu seiner eigentlichen Produktion gerechnet wie die Handgelenklockerungen und Schönschreibübungen. Meerleuchten war ein in meinen Augen sehr merkwürdiges Beispiel dafür, wie ein Künstler sein Bestes an eine Sache zu setzen vermag, an die er insgeheim nicht mehr glaubt und darauf besteht, in Kunstmitteln zu exzellieren, die für sein Bewusstsein schon auf dem Punkte der Verbrauchtheit schweben. Es ist gelernte Wurzelbehandlung, Zeitblom. Für Streptokokkenüberschwemmung komme ich nicht auf. Um aber alles zu sagen, so trug schon dies glaubenslose Meisterstück koloristischer Orchesterbrillanz heimlich die Züge der Parodie und der intellektuellen Ironisierung der Kunst überhaupt, die sich in Leverkühns späterem Werk so oft auf eine unheimlich geniale Weise hervortat. Viele fanden das erkältend, ja zurückstoßend und empörend. Die ganz Oberflächlichen nannten es nur witzig und amüsant. Ich hoffe, das richtig zu sagen. Der fast unschlichtbare Konflikt zwischen der Hemmung und dem produktiven Antriebe mitgeborenen Genies, zwischen Keuschheit und Leidenschaft, das eben ist die Naivität, aus der ein solches Künstlertum lebt, der Boden für das schwierig charakteristische Wachstum seines Werkes. Und das unbewusste Trachten der Begabung, dem hervorbringenden Impuls, das notwendige knappe Übergewicht zu verschaffen, über die Hemmungen des Spottes, des Hochmutes, der intellektuellen Scham, dieses instinktive Trachten regt sich gewiss schon und wird bestimmend in dem Augenblick, wo die rein handwerklichen Vorstudien zur Kunstübung sich mit ersten eigenen Gestaltungsversuchen zu verbinden anfangen. Ich spreche von diesem Augenblick, in dem ich nicht ohne Erbeben, nicht ohne, dass sich mir das Herz zusammenkrampft, auf das verhängnisvolle Geschehnis zu sprechen komme, das eintrat ungefähr ein Jahr, nachdem ich in Naumburg den angeführten Brief Adrians empfangen, etwas mehr als ein Jahr nach seiner Ankunft in Leipzig und jener ersten Besichtigung der Stadt, von der er mir in dem Brief berichtete, also nicht lange bevor ich, vom Militär entlassen, wieder zu ihm stieß und ihn äußerlich unverändert, in Wahrheit aber als einen Gezeichneten, vom Pfeil des Schicksals getroffenen wiederfand. Ich sagte, dass Adrian an den Ort, wohin ein frecher Sendbote ihn verschleppt, zurückkehrte. Eine Art von Trost war es immer für mich, dass sein Erliegen vor dem nackten Triebe, der ihn hämisch berührt hatte, denn doch nicht all und jeder seelischen Verhüllung und menschlichen Veredelung entbehrte. Eine solche nämlich sehe ich in jeder, wenn auch noch so kruden, Fixierung der Begierde auf ein bestimmtes und individuelles Ziel. Ich sehe sie in dem Moment der Wahl, sei diese auch unfreiwillig und von ihrem Gegenstande dreist provoziert. Und dieses zu sagen, dass Adrian an jenen Ort um einer bestimmten Person willen zurückkehrte. Derjenigen, deren Berührung auf seiner Wange brannte, der Bräunlichen im Jäckchen und mit dem großen Mund, die sich ihm am Klavier genähert, die er Esmeralda nannte, dass sie es war, die er dort suchte und dass er sie nicht mehr fand. War es unheilvolle Fixierung, die bewirkte, dass er jene Stätte nach seinem zweiten freiwilligen Besuch als derselbe verließ wie nach dem ersten unfreiwilligen, aber nicht ohne sich des Aufenthaltes des Weibes versichert zu haben, das ihn berührt hatte? Dann bewirkte sie ferner, dass er unter einem musikalischen Vorwand eine ziemlich weite Reise tat, um die Begehrte zu erreichen. Es fand nämlich damals, Mai 1906, unter des Komponisten eigener Leitung in Graz, der Hauptstadt Steiermarks, die österreichische Premiere der Straußschen Salome statt, zu deren überhaupt erster Aufführung Adrian einige Monate früher mit Kretschmer nach Dresden gefahren war. Ich möchte das glückhaft revolutionäre Werk, das mich als Vertonung eines Prosadialogs interessiert, wiederhören. Er reiste allein. Und es ist nicht mit Sicherheit zu bezeugen, ob er sich auf den Besuch von Pressburg, ungarisch Pozsony genannt, beschränkte. In ein dortiges Haus nämlich war diejenige, deren Berührung er trug, verschlagen worden. Da sie ihren vorigen Gewerbsplatz um einer Hospitalbehandlung willen hat verlassen müssen. Und an ihrer neuen Stätte machte der Getriebene sie ausfindig. Wohl zittert mir die Hand beim Schreiben durch den Gedanken, dass Liebe und Gift hier einmal für immer zur furchtbaren Erfahrungseinheit wurden, der mythologischen Einheit, welche der Pfeil verkörpert. Es hat ganz den Anschein, als habe in dem armen Gemüt der Dirne etwas den Gefühlen geantwortet, die ihr der Jüngling entgegenbrachte. Kein Zweifel. Sie erinnerte sich des flüchtigen Besuchers von damals. Ihre Annäherung, dies Streicheln meiner Wange mit dem nackten Arm, mochte der niedrig zärtliche Ausdruck ihrer Empfänglichkeit gewesen sein für alles, was mich von der üblichen Klientele unterschied. Sie erfuhr auch aus seinem Munde, dass er die Reise hierher um ihretwillen zurückgelegt habe. Und sie dankte es mir, indem sie mich vor ihrem Körper warnte. Ich weiß es von Adrian, sie warnte ihn. Die Unglückliche warnte mich. Den Verlangenden vor sich. Das bedeutete einen Akt freier seelischer Erhebung über ihre erbarmungswürdige physische Existenz. Einen Akt menschlicher Abstandnahme davon. Einen Akt der Rührung. Einen Akt der Liebe. Und gütiger Himmel, war es nicht Liebe auch, oder was war es? Welche Versessenheit, welcher Wille zum gottversuchenden Wagnis, welcher Trieb, die Strafe in die Sünde einzubeziehen, endlich welches tief geheimste Verlangen nach dämonischer Empfängnis, nach einer tödlich entfesselnden chemischen Veränderung seiner Natur wirkte dahin, dass der Gewarnte die Warnung verschmähte und auf dem Besitze dieses Fleisches bestand. Nie habe ich ohne ein religiöses Erschauern dieser Umarmung gedenken können, in welcher der eine sein Heil daran gab, der andere es fand. Es war dafür gesorgt, dass er sie nicht vergaß. Aber auch um ihrer selbst willen hat er, der sie nie wieder sah, sie niemals vergessen. Und ihr Name, derjenige, den er ihr von Anfang an gegeben, geistert runenhaft, von niemandem wahrgenommen als von mir durch sein Werk. Möge man es mir als Eitelkeit auslegen, ich kann es mir nicht versagen, schon hier der Entdeckung zu gedenken, die er mir eines Tages schweigend bestätigte. Leverkühn war nicht der erste Komponist und wird nicht der letzte gewesen sein, der es liebte, Heimlichkeiten, Formel und siegelhafter Art in seinem Werk zu verschließen, die den eingeborenen Hang der Musik zu abergläubischen Begehungen und Befolgungen, zahlenmystischen und buchstabensymbolischen bekunden. So findet sich in Tongeweben meines Freundes, in dem noch in Leipzig komponierten Brentano-Lied »O lieb Mädel, wie schlecht bist du«, dann in dem Spätwerk »Wehe klagt Dr. Fausti«, eine 5- bis 6-köpfige Notenfolge mit H beginnend, mit S endigend und mit wechselndem E und A dazwischen auffallend häufig wieder. Eine motivische Grundfigur von eigentümlich schwermütigem Gepräge, die in vielfachen harmonischen und rhythmischen Einkleidungen darin ihr Wesen treibt, bald der, bald jener Stimme zugeteilt, oft in vertauschter Reihenfolge, gleichsam um ihre Achse gedreht, so dass bei gleichbleibenden Intervallen die Abfolge der Töne verändert ist. Es bedeutet aber diese Klangchiffre H, E, A, E, S. Hetera Esmeralda. Adrian kehrte bald nach Leipzig zurück und äußerte sich mit amüsierter Bewunderung über das schlagkräftige Opernwerk der Salome, das er wiedergehört haben wollte, möglicherweise wirklich wiedergehört hatte. Was für ein begabter Kegelbruder! Der Revolutionär als Sonntagskind, keck und konziliant. Da waren Avantgardismus und Erfolgssicherheit vertrauter beisammen. Affronts und Dissonanzen genug. Und dann das gutmütige Einlenken, den Spießer versöhnend und ihm bedeutend, dass es so schlimm nicht gemeint war. Aber ein Wurf, ein Wurf! 5 Wochen nach der Wiederaufnahme seiner musikalischen und philosophischen Studien bestimmte eine lokale Erkrankung ihn, sich in ärztliche Behandlung zu geben. Der Spezialist, Dr. Erasmi mit Namen, Adrian hatte seine Wohnung im Adressbuch aufgeschlagen, war ein gewichtiger Mann mit rotem Gesicht und schwarzem Spitzbart, der die Luft pustend zwischen den aufgeworfenen Lippen auszustoßen pflegte. Diese Gewohnheit zeugte wohl von Bedrängnis, hatte aber zugleich den Ausdruck wegblasender Gleichgültigkeit. Wie wenn einer eine Sache mit einem Paar abtut oder sie doch damit abzutun versucht. So blies der Doktor andauernd bei der Untersuchung und erklärte sich dann für die Notwendigkeit einer eingreifenden und ziemlich langwierigen Behandlung, die er auch sofort in Angriff nahm. An 3 aufeinanderfolgenden Tagen war Adrian zur Fortsetzung dieser Behandlung bei ihm. Dann ordnete Erasmi eine Unterbrechung von 3 Tagen an und bestellte mich auf den 4. Als sich der Patient... Übrigens leide ich nicht. Mein Allgemeinbefinden ist überhaupt nicht berührt. Zur festgesetzten Stunde nachmittags um 4 Uhr wieder einfand, 3 steile Treppen hoch, fand er diesmal die Tür zur Praxis weit offen stehen. Offen aber auch diejenige zum Wohnzimmer. Einer zweifenstrigen guten Stube. Ja, hier standen auch die Fenster weit offen. Und vom Zugwinde gebläht und aufgehoben, wurden alle vier Gardinen abwechselnd weit in den Raum hineingetrieben und wieder in die Fensternischen zurückgezogen. Mitten im Zimmer aber lag Dr. Erasmi, mit erhobenem Spitzbart und tief gesenkten Augenlidern, in weißem Manschettenhemd und auf einem Trottelkissen im offenen, auf zwei Böcken stehenden Sarge. Wie das zuging, warum der Tote da so allein und offen im Winde lag, ist niemals klar geworden. Adrian konnte mir, als ich nach Leipzig kam, nur die Verwirrung schildern, in der er nach gehabtem Anblick die drei Treppen wieder hinabgestiegen war. Dem plötzlichen Tode des Doktors scheint er nicht weiter nachgeforscht, sich nicht dafür interessiert zu haben. Das ewige Paar des Mannes ist gewiss schon immer ein schlechtes Zeichen gewesen. Er brauchte zwei Tage, um sich von dem erlittenen Schock zu erholen. Dann, wiederum nur beraten vom Leipziger Adressbuch, gab er sich in die Behandlung eines gewissen Dr. Zimbalist. Dr. Zimbalist war ein kleiner Mann mit Hornbrille, einer ovalen Glatze, die sich zwischen rötlichem Haar von der Stirn zum Hinterkopf zog, und einem nur unter den Nasenlöchern stehen gelassenen Schnurrbärtchen. Wie es damals in den oberen Klassen Mode geworden war und später zum Attribut einer welthistorischen Maske werden sollte. Seine Redeweise war salopp und männerwitzig, zum Karlauern geneigt. Er war imstande, sich der Bezeichnung Rheinfall von Schaffhausen in dem Sinne zu bedienen, den die Weglassung des H in dem Namen des Flusses hervorbringt, also im Sinn eines groben Missgeschicks, eines Hineinfalls. Ein tickartiges Emporgezogenwerden seiner einen Wange, zusammen mit dem Mundwinkel und unter zwinkernder Mitbeteiligung des Auges, war von misslich-säuerlichem Ausdruck. Hatte etwas für nichts Gutstehendes, Verlegenes und Fatales. Es geschah nun Folgendes. Adrian hatte sich zweimal der Behandlung bei seinem zweiten Arzt unterzogen und ging ein drittes Mal zu ihm. Beim Ersteigen der Treppe kam er mir zwischen zwei stämmig gebauten Männern, die ihre steifen Hüte im Nacken trugen, entgegen. Sein eines Handgelenk war durch Spange und Kettchen mit demjenigen eines seiner Begleiter verbunden. Aufblickend und mich erkennend, zuckte er säuerlich mit der Wange, nickte mir zu und sagte: »Ein andermal.« Vor dem Hause dann sah Adrian sie einen Wagen besteigen, der dort wartete, und in schnellem Tempo davonfahren. So endete die Fortsetzung von Adrians Kur. Warum Zimbalist abgeholt worden war, obendrein zu der Stunde gerade, auf die ihn der Doktor bestellt hatte, Adrian ließ es auf sich beruhen. Die Kur aber nahm er, gleichsam verschreckt, danach nicht wieder auf, wandte sich an keinen dritten Arzt. Er tat es umso weniger, als der lokale Affekt auch ohne weitere Behandlung binnen kurzem abheilte und verschwand und, wie ich versichern kann und gegen jeden fachmännischen Zweifel aufrechterhalten werde, irgendwelche manifeste Sekundärsymptome vollkommen ausblieben. Als ich, dem Zivilleben zurückgegeben, nach Leipzig kam, fand ich meinen Freund nach Wandel und Wesen unverändert. Oder doch nicht? War er während des Jahres unserer Trennung kein anderer geworden, so war er doch ausgesprochener noch er selbst geworden. Das genügte, mich zu beeindrucken, besonders da ich wohl ein wenig vergessen hatte, wie er war. Dass er mich vom Bahnhof abholen würde, hatte ich nicht erwartet, hatte ihn auch gar nicht genau die Stunde meiner Ankunft wissen lassen. Ich suchte ihn einfach, noch ohne für eigene Unterkunft gesorgt zu haben, in seiner Wohnung auf. Seine Wirtin meldete mich ihm und ich betrat das Zimmer. Hallo, Adri. Er saß an seinem Schreibtisch, einem altmodischen Sekretär mit Rolldeckel und aufgesetztem Schrank, und schrieb Noten. Hallo, sagte er, ohne aufzublicken. Gleich können wir reden. Und fuhr noch einige Minuten in seiner Arbeit fort, indem er es mir überließ, ob ich stehen bleiben oder es mir bequem machen wollte. Man muss das so wenig missverstehen, wie ich es tat. Es war einfach, als wäre unser Abschied gestern gewesen. Trotzdem war ich ein wenig enttäuscht und beschnien, wenn auch erheitert zugleich, wie das Charakteristische uns erheitert. Längst hatte ich mich auf einem der mit Teppichstoff überzogenen Fauteuils ohne Armlehne niedergelassen, die den Büchertisch flankierten, als er den Füllfederhalter zuschraubte und zu mir trat, ohne mich auch nur recht anzusehen. Du kommst gerade recht. Das Schafgosch-Quartett spielt Opus 132 heute Abend. Du gehst doch mit? Ich verstand, dass er von Beethovens Spätwerk, dem Streichquartett in A-Moll, sprach. Wie ich da bin, gehe ich mit. Es wird gut sein, den lydischen Satz, den Dankgesang eines Genesenden, nach langer Zeit einmal wiederzuhören. Und er fing an, von den Kirchentonarten und dem ptolemäischen Tonsystem zu sprechen, dessen natürliche 6 verschiedene Klangcharaktere durch die temperierte Stimmung auf 2, Dur und Moll, reduziert wurden. Und seiner modulatorischen Überlegenheit über die temperierte. Aber man schloss einen Kompromiss für den Hausgebrauch. Wie ja auch das temperierte Klavier ein Ding ist, recht für den Hausgebrauch. Ein vorläufiger Friedensvertrag, keine 150 Jahre alt, der allerlei Beträchtliches zuwege gebracht hat, oh, sehr Beträchtliches, von dem wir uns aber nicht einbilden sollten, dass er für die Ewigkeit geschlossen ist. Er sprach sein großes Gefallen darüber aus, dass es ein Astronom und Mathematiker gewesen sei, Claudius Ptolemäus, ein Mann aus Oberägypten, wohnhaft in Alexandria, der die beste aller bekannten Skalen, die natürliche oder richtige, aufgestellt habe. Das beweist aufs Neue die Verwandtschaft von Musik und Himmelskunde, wie sie schon durch die kosmische Harmonielehre des Pythagoras bewiesen worden ist. Zwischendurch kam er auf das Quartett und seinen dritten Satz, die fremde Luft, die Mondlandschaft desselben zurück und auf die enorme Schwierigkeit der Aufführung. Im Grunde muss jeder der Vierer ein Paganini sein und dabei nicht nur den eigenen Part beherrschen, sondern die der 3 anderen auch. Sonst ist kein Auskommen. Es steht an der Grenze des Spielbaren und war zu seiner Zeit einfach nicht spielbar. Die erbarmungslose Gleichgültigkeit eines Entstiegenen gegen das irdisch-technische gehört für mich zum Allerbelustigendsten. »Was geht mich Ihre verdammte Geige an?«, sagte er zu einem, der sich beklagte. Wir lachten. Und das Eigentümliche war nur, dass wir uns überhaupt nicht begrüßt hatten. »Du musst Kretschmer bald sehen.« Ich habe den Leuten im Café Central von dir und deinem Kommen erzählt. Ich muss dich da bald einmal einführen. Mit den Leuten war der Kreis junger Intellektueller gemeint, deren Bekanntschaft er durch Kretschmar gemacht hatte. Ich war überzeugt, dass er sich ungefähr zu ihnen verhielt wie zu den Winfried-Brüdern in Halle. Das ist ja erfreulich, dass du so rasch schicklichen Anschluss gefunden hast in Leipzig. Nun, Anschluss. Schildknapp, ein Dichter und Übersetzer, ist noch das Wohltuendste. Aber er hat es an sich, dass er aus einer Art von nicht gerade superiorem Selbstgefühl immer versagt, sobald er merkt, dass man etwas von ihm will, ihn braucht, ihn in Anspruch zu nehmen versucht. Er ist ein Mensch von sehr starkem oder vielleicht auch etwas schwächlichem Unabhängigkeitssinn. Aber sympathisch. Unterhaltlich und übrigens geltlich knapp gestellt. Was er von Schildknapp gewollt hätte, der als Übersetzer in nahem Verhältnis zur englischen Sprache lebte und überhaupt ein warmer Verehrer alles Englischen war, stellte sich in weiteren Gesprächen noch diesen Abend heraus. Ich erfuhr, dass Adrian nach einem Opernsujet Ausschau hielt und dass er schon damals, Jahre bevor er sich ernstlich der Aufgabe näherte, Love's Labour's Lost dafür ins Auge gefasst hatte. Was ich nun von dem auch musikalisch bewanderten Schildknapp wünsche, ist die Einrichtung des Textes. Aber jener will nichts davon wissen. Nun, später habe ich dem Freunde diesen Dienst geleistet und denke gern an das erste vortastende Gespräch zurück, das wir schon an jenem Abend über den Gegenstand führten. Ich stellte fest, dass die Tendenz zur Vermählung mit dem Wort, zur vokalen Artikuliertheit ihn mehr und mehr beherrschte. Er versuchte sich jetzt fast ausschließlich in der Komposition von Liedern. Provenzalische und katalonische Lyrik des 12. und 13. Jahrhunderts, visionäre Höhepunkte der Divina Commedia, dann Spanisches und Portugiesisches. Es war der musikalischen Stunde nach und nach den Jahren des Adepten fast unvermeidlich, dass hier und dort der Einfluss Gustav Mahlers spürbar war. Aber schon wollten ein Laut, eine Haltung, ein Blick, eine allein wandelnde Weise wahrgenommen sein, die fremd und streng auf sich selbst bestanden und an denen man heute den Meister der grotesken Gesichte der Apokalypsis wiedererkennt. Am deutlichsten meldete dieser sich an in den Gesängen der Reihe, die dem Purgatorio, dem Paradiso, entnommen und mit klugem Sinn für ihre Affinität zur Musik gewählt sind. Adrian hatte da die Verse gewählt, wo von der Verdammnis der Unschuld die Rede ist. Dantes dichterische Größe erkenne ich wohl an. Von seinem Hang zur Grausamkeit und zu Marterszenen fühlte ich aber mich immer abgestoßen. Und ich erinnere mich, dass ich Adrian schalt, weil er sich zur Komposition der schwer erträglichen Episode entschlossen hatte. Bei dieser Gelegenheit begegnete ich einem Blick seiner Augen, den ich früher nicht an ihm gekannt hatte und an den ich dachte, als ich mich fragte, ob ich ganz recht hätte zu behaupten, ich hätte ihn nach unserer einjährigen Trennung unverändert vorgefunden. Dieser Blick, der ihm nun eigentümlich blieb, wenn man ihn auch nicht oft, nur von Zeit zu Zeit und manchmal ohne jeden besonderen Anlass zu erfahren hatte, war in der Tat etwas Neues, stumm, verschleiert, distanzierend bis zum Beleidigenden, dabei sinnend und von kalter Traurigkeit, endete er mit einem nicht unfreundlichen, aber doch spöttischen Lächeln des verschlossenen Mundes und jenem sich Abwenden, das nun wieder zu den altvertrauten Bewegungen gehörte. Der Eindruck war schmerzlich und, ob gewollt oder ungewollt, kränkend. Ich vergaß ihn rasch bei weiterem Zuhören, beim Lauschen auf die bewegende musikalische Diktion, die dem Purgatorio-Gleichnis von dem Manne verliehen war, der in der Nacht ein Licht auf seinem Rücken trägt, das ihm nicht leuchtet, aber hinter ihm den Weg der Kommenden erhellt. Ich hatte Tränen dabei in den Augen. Aber noch glücklicher machte mich die Gestaltung der aus 9 Versen bestehenden Anrede des Dichters an sein allegorisches Lied, das so dunkel spreche und keine Aussicht habe, von der Welt verstanden zu werden. So achtet wenigstens, wie schön ich bin. Und ich machte keinen Hehl aus meiner freudigen Zustimmung. Desto besser, wenn es schon etwas taugt, sagte er, und in anschließenden Gesprächen wurde klar, dass er das schon nicht auf sein noch jugendliches Alter, sondern darauf bezog, dass er die Liederkomposition im Ganzen doch nur als Vorübung zu einem geschlossenen Worttonwerk betrachtete, das ihm vorschwebte und dessen Gegenstand eben die Shakespeare-Komödie abgeben sollte. Programmmusik. Sie ist eine Halbheit, schlechtes bürgerliches Zeitalter, ein ästhetischer Wechselbalg. Musik und Sprache gehören zusammen. Sie sind im Grunde eins. Wie Musik zunächst Wort sein, wortmäßig vorgedacht und geplant werden kann, will ich dir durch die Tatsache demonstrieren, dass man Beethoven beim Komponieren in Worten beobachtet hat. Was schreibt er da in sein Taschenbuch, hat es geheißen. Er komponiert. Aber er schreibt Worte, nicht Noten. Das war so seine Art. Er zeichnete gewöhnlich in Worten den Ideengang einer Komposition auf, indem er höchstens ein paar Noten zwischen hineinstreute. Hierbei verweilte Adrian, sichtlich davon angetan. Es ist sehr natürlich, dass die Musik am Wort entbrennt, das Wort aus der Musik hervorbricht, wie es sich gegen Ende der 9. Symphonie ereignet. Schließlich ist es doch wahr, dass die ganze deutsche Musikentwicklung zu dem Wort-Tondrama Wagners hinstrebt und ihr Ziel darin findet. Ein Ziel, sagte ich und verwies auf Brahms. Er willigte in diese Einschränkung umso leichter ein, als das, was er von Weitem vorhatte, so unwagnerisch wie möglich, der Naturdämonie und dem mythischen Pathos am allerfernsten war. Eine Erneuerung der Opera Buffa, im Geist künstlichster Persiflage und der Persiflage der Künstlichkeit. Love's Labour's Lost soll das naturwüchsig Tölpelhafte neben das komisch Sublime stellen. Und er zitierte mir, es kann nicht sein, Scherz rührt die Seele nicht in Todespein. Mirth cannot move a soul in agony. Wiederholte Adrian und erklärte, das unbedingt eines Tages komponieren zu wollen. Dies und das unvergleichliche Gespräch im 5. Akt über die Narrheit des Weisen, über die Narrenkappe der Leidenschaft. Ich war glücklich über seine Bewunderung, seine Liebe. Obgleich mir die Stoffwahl nicht einmal behagte, ich immer etwas unglücklich war über eine Verspottung von Auswüchsen des Humanismus, die doch schließlich auch die Sache selbst ins Lächerliche zieht. Das hat mich später nicht gehindert, ihm das Libretto einzurichten. Was ich ihm aber gleich mit aller Macht auszureden suchte, war sein sonderbares und gänzlich unpraktisches Vorhaben, die Komödie auf Englisch zu komponieren. Mit einem fremdsprachigen Text verbaust du dir jede Aussicht auf Verwirklichung des Werkes durch die deutsche Opernbühne. Na und? Ehrlich gesagt lehne ich es überhaupt ab, mir ein zeitgenössisches Publikum für meine exklusiven, abseitig skurrilen Träume vorzustellen. Es war eine barocke Idee, die aber tief in seinem aus hochmütiger Weltscheu, dem altdeutschen Provinzialismus von Kaisers Aschern und einem ausgesprochenen Gesinnungskosmopolitismus sich zusammensetzenden Wesen wurzelte. Tatsächlich brachte er noch in meinem Leipziger Jahr Kompositionen von Originalgedichten Verlaines und des von ihm besonders geliebten William Blake zum Vorschein, die jahrzehntelang nicht gesungen worden sind. Die nach Verlaine habe ich später in der Schweiz gehört. Was Blakes seltsame Poesien betrifft, so hatte er die Strophen von der Rose in Töne gesetzt, deren Leben von der dunklen Liebe des Wurms zerstört wird, welcher den Weg in ihr karmesinfarbenes Bett gefunden hat. Thou art sick. The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy and his dark secret love does thy life destroy. Doch das sind spätere Dinge, wenn sie auch alle in einen Abschnitt gehören, der Leverkühns Leipziger Jahre behandelt. An jenem Abend nach meiner Ankunft also hörten wir das Konzert des Schaffgosch-Quartetts zusammen und besuchten am nächsten Tage Wendel Kretschmar. Nichts fürchte ich weniger, als je bereuen zu müssen, dass ich Adrian zur Musik gerufen. Ein Mensch von solcher Selbstkontrolle und solcher Heiklichkeit gegen das Abgeschmackte und alles dem Publikum Bequeme wird es zwar schwer haben, äußerlich wie innerlich, aber das ist dir gerade recht. Denn nur die Kunst kann einem Leben Schwere verleihen, das sonst an seiner Fazilität sich zu Tode langweilen würde. Und ich ließ mich von Adrian in den Kreis des Café Central einführen, eine Art von Bohème-Club, der ein verräuchertes Sonderzimmer des Lokals mit Beschlag belegt hatte, wo die Mitglieder nachmittags Zeitungen lasen, Schach spielten und die kulturellen Ereignisse besprachen. Es sind Konservatoristen, Maler, Schriftsteller, junge Verlagsbuchhändler, auch musisch interessierte angehende Rechtsanwälte. Dazu ein paar Schauspieler, Mitglieder der sehr literarisch geleiteten Leipziger Kammerspiele und so fort. Rüdiger Schildknapp, uns an Jahren beträchtlich voran, wohl Anfang 30, gehörte, wie schon erwähnt, zu der Runde. Und da er der Einzige war, an den Adrian sich enger anschloss, so trat auch ich ihm näher und verbrachte manche Stunde in beider Gesellschaft. Schildknapp war in einer schlesischen Mittelstadt als Sohn eines Postbeamten geboren, dessen Stellung sich über das Subalterne erhob, ohne in den eigentlich höheren, Akademikern vorbehaltenen Verwaltungsdienst in die Regierungsratssphäre weiterführen zu können. Ein solcher Posten fordert kein Abiturientenzeugnis, keine juristische Vorbildung. Man erlangt ihn nach einigen Jahren Vorbereitungsdienst durch Ablegung der Obersekretärprüfung. Dies war der Weg Schildknapps des Älteren gewesen. Und da er ein Mann von Erziehung und guter Form, auch gesellschaftlich ehrgeizig war, die preußische Hierarchie ihn aber von den oberen Zirkeln der Stadt entweder ausschloss oder, wenn sie ihn ausnahmsweise zuließ, ihm dort Demütigungen zu kosten gab, so haderte er mit seinem Lose und war ein verstimmter Mann, ein Schmoller, der den verfehlten Aufbau seines Lebens die seinen durch schlechte Laune entgelten ließ. Rüdiger, sein Sohn, schilderte uns sehr anschaulich, indem er Komik vor Pietät setzte, wie die soziale Verbitterung des Vaters ihm, zusammen mit der Mutter, den Geschwistern, das Leben vergällt hatte. Er war etwa zu Tische gekommen, um sogleich bei der Fruchtsuppe, in der Kirschen schwammen, heftig auf einen Kern zu beißen und sich eine Zahnkrone zu verletzen. »Ja, seht«, hatte er mit bebender Stimme gesagt, indem er die Arme ausbreitete, »so ist es. So geht es mir, so sieht es mir gleich. Es ist in mich gelegt, es soll so sein. Ich hatte mich auf diese Mahlzeit gefreut, hatte einigen Appetit verspürt, der Tag ist warm von der kalten Schale, hatte ich mir Erfrischung versprochen, da muss mir dies geschehen. Gut, ihr seht wohl, Freude ist mir nicht gewährt. Ich verzichte auf Weiteres, ich ziehe mich auf mein Zimmer zurück. Lasst es euch schmecken. Hatte mit versagender Stimme geschlossen und war von Tische gegangen, wohl wissend, dass es uns bestimmt nicht schmecken würde, da er uns in tiefe Depression zurückließ. Man kann sich denken, wie erheitert Adrian durch die trübselig lustige Wiedergabe solcher mit jugendlicher Intensität erlebter Szenen war. Dabei hatten wir unser Lachen immer etwas zu dämpfen und im schonend Verständnisvollen zu halten, da es sich schließlich um des Erzählers Vater handelte. Das soziale Inferioritätsleiden des Familienhauptes hat sich mehr oder weniger uns allen mitgeteilt. Ich selbst habe es als eine Art von seelischem Knacks aus dem Elternhause davongetragen. Aber gerade der Verdruss darüber schien einer der Gründe gewesen zu sein, weshalb er dem Vater nicht den Gefallen getan, in seiner Person die Scharte auszuwetzen. Man hat mich das Gymnasium absolvieren lassen, mich auf die Universität geschickt. Aber nicht einmal bis zum Assessorexamen bin ich gediehen, sondern habe mich der Literatur ergeben und auf jede geldliche Versorgung von zu Hause verzichtet. Er schrieb Gedichte in freien Rhythmen, kritische Aufsätze und kurze Erzählungen in reinlicher Prosa, hatte aber teils unter wirtschaftlichem Zwang, teils auch, weil seine Produktion nicht eben übermächtig sprudelte, seine Tätigkeit vorwiegend auf das Gebiet der Übersetzung, namentlich aus seiner Lieblingssprache, dem Englischen, verlegt. Und betreut die Übertragung mit viel Gewissenhaftigkeit, Stilgefühl und Geschmack. Bis zur Versessenheit bemüht um die Genauigkeit der Wiedergabe, das Sichdecken des sprachlichen Ausdrucks und mehr den intriguierenden Reizen und Mühen der Reproduktion verfallen. Dies nun aber brachte eine Seelenlage mit sich, die auf anderer Ebene derjenigen seines Vaters glich. Denn er fühlte sich zum selbst hervorbringenden Schriftsteller geboren. Und dass er um des leidigen Broterwerbes willen den vermittelnden Literaten abgeben musste, stimmte ihn absprechend kritisch gegen die Beiträge anderer und war Gegenstand seiner täglichen Klage. Wenn ich bloß Zeit hätte, pflegte er zu sagen, und arbeiten dürfte, statt schuften zu müssen, so wollte ich es Ihnen schon zeigen. Adrian war geneigt, ihm das zu glauben, ich aber, vielleicht zu hart urteilend, vermutete in seiner Verhinderung immer einen im Grunde willkommenen Vorwand, mit dem er sich selbst über den Mangel eines genuinen und durchschlagenden Schaffensimpulses täuschte. Bei all dem darf man ihn sich nicht griesgrämlich denken. Im Gegenteil ist er sehr lustig, ja, albern, begabt mit einem ausgesprochen angelsächsischen Sinn für Humor und von Charakter ganz das, was die Engländer boyish nennen. Auch sah er gerade so aus wie sie. Ich habe noch gar nicht von seiner Erscheinung gesprochen. Sie war sehr gut und ungeachtet der ärmlichen, immer gleichen Kleidung, zu der seine Verhältnisse ihn nötigten, elegant und sportlich herrenhaft. Er war von markanten Gesichtszügen, deren edler Charakter nur durch eine etwas zerrissene und zugleich weichliche Mundbildung, wie ich sie bei Schlesiern öfters beobachtet habe, leicht beeinträchtigt wurde. Und so unverleugbar gentlemanlike war das Gesamtbild, das er bot, dass er es wagen konnte, in seinem salonwidrigen Alltagsaufzuge Gesellschaften zu besuchen, bei denen Abenddress herrschend war. Den Frauen gefiel er immer noch besser, wie er da war, als seine Nebenbuhler in korrektem Schwarz und Weiß. Und doch und wiederum konnte seine dürftige, durch banalen Geldmangel entschuldigende Hülle seinem Kavalierstum nichts anhaben, das als die natürliche Wahrheit hindurchschien und sich gegen sie durchsetzte, so war wieder diese Wahrheit zum Teil eine Täuschung. Und in diesem komplizierten Sinn war Schildknapp ein Blender. Die Sportlichkeit seiner Erscheinung war irreführend. Eigentlich treibe ich gar keinen Sport. Ausgenommen ein wenig Skilauf mit meinen Engländern zur Winterzeit. Denn trotz seiner braunen Gesichtsfarbe, seinen breiten Schultern, stand seine Gesundheit nicht auf den festesten Füßen. Und als noch jüngerer Mensch hatte er eine Lungenblutung gehabt, neigte also zur Tuberkulose. Seinem Glück bei Frauen entsprach meiner Beobachtung nach nicht ganz das Glück, dessen sie sich bei ihm erfreuten, dass der Einzelfall ihn unaktiv, sparsam, zurückhaltend fand. Das Potenzielle ist meine Domäne. Der unendliche Raum des Möglichen, mein Königreich. Darin und so weit war er wirklich ein Dichter. Aus meinem Namen schließe ich, dass meine Vorfahren reisige Begleiter von Rittern und Fürsten waren. Und obgleich ich nie auf einem Pferd gesessen habe, auch gar nicht nach der Gelegenheit trachte, eines zu besteigen, fühle ich mich zum Reiter geboren. Das ist meine atavistische Erinnerung, mein Blutserbe, dass ich sehr oft vom Reiten träume. Und er machte uns ungemein überzeugend vor, wie natürlich es ihm war, mit der linken den Zügel zu halten und mit der rechten dem Gaule den Hals zu klopfen. Die häufigste Redensart in seinem Munde ist das Wort »man sollte«. Man sollte einen Leipziger Gesellschaftsroman schreiben. Sollte, sei es auch als Tellerwäscher, eine Weltreise machen. Sollte Physik, Astronomie studieren. Ein Gütchen erwerben und nur noch im Schweiße seines Angesichts die Scholle bestellen. Hatten wir uns in einem Kolonialwarengeschäft ein wenig Kaffee mahlen lassen, so war er imstande, beim Hinaustreten mit nachdenklichem Kopfnicken zu äußern: Einen Kolonialwarenladen sollte man haben. Von Schildknapps Unabhängigkeitssinn habe ich schon gesprochen. Doch war er auch wieder vieler Herren Diener und hatte manches vom Krippenreiter. Warum hätte er übrigens bei seinen schmalen Verhältnissen nicht von seinem guten Aussehen, seiner gesellschaftlichen Beliebtheit, einen nützlichen Gebrauch machen sollen? Er ließ sich viel einladen, aß da und dort zu Mittag in Leipziger Häusern, auch in reichen jüdischen, obgleich man antisemitische Äußerungen von ihm hören konnte. Leute, die sich zurückgesetzt, nicht nach Gebühr gewürdigt fühlen, sich dabei aber einer edlen Physis erfreuen, suchen oft ihre Genugtuung in rassischem Selbstgefühl. Das Besondere seines Falles war nur, dass er auch die Deutschen nicht mochte, von ihrer völkergesellschaftlichen Inferiorität durchdrungen war. Ich erkläre es damit, dass ich es eher noch oder lieber gleich mit den Juden halte. Diese ihrerseits, die jüdischen Verlegersfrauen und Bankiersdamen, blicken mit der tief gefühlten Bewunderung ihrer Rasse für deutsches Herrenblut und lange Beine zu ihm auf und genießen es sehr, ihn zu beschenken. Wenn er eine Dame beim Shopping begleitet, kann er wohl auf einen Gegenstand weisen und sagen: Nun, Geld würde ich dafür nicht geben, höchstens geschenkt würde ich's nehmen. Und er nimmt es geschenkt mit der Miene eines, der ja gesagt hat, dass er kein Geld dafür geben würde. Im Übrigen bewies er sich und anderen seine Unabhängigkeit durch die grundsätzliche Weigerung, sich gefällig zu erweisen. Also dadurch, dass er, wenn man ihn brauchte, bestimmt nicht zu haben war. Fehlte ein Tischherr und bat man ihn einzuspringen, so sagt er unfehlbar ab. So hat er sich ja auch dem Ansinnen Adrians verweigert, ihm Love's Labour's Lost als Textbuch einzurichten. Dabei liebte er Adrian sehr, war ihm aufrichtig anhänglich und dieser nahm ihm das Versagen nicht übel, war überhaupt voller Duldsamkeit gegen seine Schwächen, über die er auch Schildknapp selber lachte. Nie habe ich ihn so viel lachen, und zwar Tränen lachen sehen, wie beim Zusammensein mit Rüdiger Schildknapp. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass seine Augen genau die gleiche Farbe wie diejenigen Adrians hatten. Das war sogar eine merkwürdige Gemeinsamkeit. Ganz eben dieselbe Mischfarbe aus Grau, Blau, Grün wiesen sie auf. Wie bei jenem. Selbst ein identischer rostfarbener Ring um die Pupillen ließ sich bei beiden feststellen. Klinge es nun so sonderbar, wie es mag, aber es schien mir gewissermaßen zu meiner Beruhigung so, als hätte Adrians lachlustige Freundschaft für Schildknapp mit dieser Gleichheit ihrer Augenfarbe zu tun. Was dem Gedanken gleichkommt, dass sie auf einer ebenso tiefen wie heiteren Indifferenz beruhte. Kaum brauche ich hinzuzufügen, dass sie einander allezeit mit Nachnamen und mit Sie anredeten. Wusste ich, Adrian auch nicht so zu amüsieren wie Schildknapp, das Kindheitsdu zwischen ihm und mir hatte ich doch vor dem Schlesier voraus.